Liebe Freunde, ein ganz besonderes Thema erwartet uns heute, das enorm viele Kontroversen unter den verschiedenen Denkern, Geisten und von Hormonen gesteuerten Massen aufwirft. Wir müssen besonnen reagieren. Wir müssen uns immer auf unser Menschsein besinnen und darauf, dass auch wenn diese Kontroversen zwischen uns stehen, der Lebensfeind hat dieses eine Interesse, aus unserem Gegeneinander seine Energien zu ziehen. Wir dürfen uns nicht mehr in Kriege verwickeln lassen, nicht mit Russen, nicht mit Andersdenkenden, nicht mit Volkseigenen, schon gar nicht mit Volkseigenen, nicht mit Volkszugehörigen. Es sind Mütter, die auch ihre Söhne und Töchter zu schützen versuchen. Es sind gegeneinander gestreute Interessen, Ideologien von ganz besonderer Art. Die Kriege des Altertums, die Kriege der Vergangenheit fanden im Physischen statt. Die heutigen Kriege sind von einer Energie, die schwer zu durchschauen ist. Steht einer mit einer Waffe vor einem, steht ein Bulle vor einem, der einen bedroht, dann ist Notwehr angesagt. Natürlich. Dann ist das eigene Leben zu schützen, dann ist nicht wegzusehen. Dann ist die Masse auf die Aggressoren einstürzend und ihre Dummheit beendend. Das ist gar keine Frage. Die heutigen Waffen sind nicht mehr physischer Art. Die heutigen Waffen sind von einer schwerwiegenden Art gezeichnet, die auch den Leuten in blauen und schwarzen Kutten, gerade denen, sehr schwer zu durchschauen sind. Sie wissen nicht, was sie dort tun. Und darum müssen wir mehr denn je auf sie achten und versuchen, sie in die Volksgemeinschaft einzubinden. Es mag schwer erscheinen, natürlich. Wenn die eigenen Hormone hochkochen, die eigentlich nur das eigene Sein schützen, vom biologischen Aspekt her schützen Hormone den Angegriffenen vor Verletzung, indem er a. sehr brachial reagiert und es auf Seiten der anderen durchaus zum Tode kommen kann, in Notwehr. Andererseits versuchen die Hormone, die eigene Seele zu schützen. Dies müssen wir immer bedenken und wir dürfen nicht vergessen, der Schutz unseres eigenen, und dazu zählt nicht nur unser Körper, der Schutz unserer Heimat, der Schutz unseres Volkes, unserer Volksgemeinschaft, zählt als allererstes. Wer sich gegen diese Volksgemeinschaft, fehlverhaltend aufdrängt, wer anderen dient, so sagt uns die Freier, wer seine Freiheit verkauft, ist des Todes und seine Mutter gleich hinzu. Wie wir diese Gesetze umsetzen, mir fällt das auch nicht leicht, auf gar keinen Fall. Ich will nicht, dass irgendjemand zu Tode kommt, weil er eine falsche, eine andere, eine, ja, vielleicht dumme Ideologie teilt. Wir müssen versuchen, ein Verständnis für alle Menschen zu haben, ohne zu dulden oder zu ertragen Dinge, derer wir einen Krankheitsstempel aufdrücken. Was ist krank? Was ist gesund? Das ist hier die Frage. Der Gesunde, der nicht mordet, ist gesund. Natürlich. Und hierbei spreche ich natürlich wieder von den Tieren. Jene, alle, die töten, alle, die morden lassen in Schlachthöfen, sind krank. Darum werden die Kranken jetzt gegeneinander getrieben, um ihr Los aus ihrem Tun zu erhalten. Wir dürfen nicht vergessen, es sind die Kranken, es ist der Krieg der Kranken. Denn die Gesunden lassen sich nicht auf ein Gegeneinander ein. Die Gesunden sind miteinander. Die Gesunden sind in Einheit. Darum bitte ich noch einmal, lasst euch nicht provozieren. Geht nicht auf die Straße, wenn ihr nicht dazu gezwungen werdet, sondern geht in eure Mitte und erschafft hierin die Kraft des Wandels. Und die Kraft des Wandels heißt nicht mitmachen. Die Kraft des Wandels heißt nicht mitmachen. Einfach nicht mitmachen. Nicht dort mitmachen, wo es nicht gebraucht wird. Nicht mitzumachen ist eine urgewaltige Kraft. Mitmachen, man begibt sich wieder auf eine Seite eines Tuns, das man nicht freiwillig gewählt hat. Auf die Straße gehen zeigt natürlich der anderen Seite, der ja zweifelhaft anderen Seite, wir sind hier und wir stehen für unsere Rechte ein. Und wer seine Rechte nicht beansprucht, der hat keine Rechte. Ganz klar. Ich kann aber auch meine Rechte in Anspruch nehmen aus einer Art und Weise, dass ich nicht mitmache. Ich gehe nicht arbeiten. Ich zahle ihnen keine Steuern. Ich zahle ihnen keine Abgaben. Das mache ich nicht. Ich kaufe meine Nahrung nicht dort, wo man mir aufoktroyiert, einen Maulkorb zu tragen. Ich lasse mich nicht impfen. Ich halte mein Blut rein. Ich lasse nicht ermorden, auch keine Tiere, auch keine Wälder. Ich mache bei all diesem Treiben nicht mit. Und so ist verständlich, was das Altertum, die Weisen des Altertums uns bereits sagten, so sie in unsere Hütte treten, so wehren wir sie hinaus. Natürlich sind falsche Interessen in unsere Heimat getreten, aber zunächst das Wichtigste, unser Seelengefäß, ist nicht durch sie angegriffen. Wir können weit, weit, weit mehr bewerkstelligen, so wir in unsere Mitte gehen, unsere innere Kraft mittels wahrer Meditation, Gottverbindung erzeugen und bei ihrem Spiel der Sklavenarbeit nicht mehr mitmachen, bei ihrem Spiel des Einkaufs nicht mehr mitmachen. Ich kaufe nicht innerhalb der Germany NGO ein. Ich kaufe meine Produkte dort, wo freiere Menschen leben. In Ungarn, in Tschechien, dort leben freiere Menschen, in Russland auch. Ich lasse mir meine Ernährung nach Hause schicken. Ich unterstütze die Germany NGO nicht. Kein Stück. So, und wenn jeder dem gleich tut, wenn jeder diese Botschaften der Freiheit teilt, dann kommen wir viel schneller in die Freiheit, als uns gegeneinander zu begeben, in Dummheit dem Satan noch Macht zuzuschanzen, uns womöglich gegenseitig mit ihnen in ein Gerangel einlassen, wo letztendlich wieder nur Leid und Tote entstehen. Das darf nicht mehr geschehen. Nun zur Botschaft. Vom 18. Januar 2022 von Thomas aus der Familie Neubert mit dem Titel Miteinander sind wir stark. Wie seitens meiner Botschaften vorausgesagt, entstehen im Hintergrunde einige wild zusammengewürfelte Kollateralgebiete, nebst interessengesteuerter, natürlich nicht durch Völker gewählter Neoverwaltungen, die unser künftiges Zusammenwirken stark beeinflussen werden. Denke du bitte nicht falsch aus diesem Zusammenhang heraus, nämlich mit besagter Neuentstehung von nicht zusammengehörigen Kollateralgebieten seist du frei von jenem dich bedrängenden, göttlichen Leben ausschließenden bürgerlichen Tod. Keinesfalls ist man im Hintergrund gewillt, entsprechend deiner wahren Staatsangehörigkeit Preuße, Sachse, Bayer oder Württemberger dich sein zu lassen. Mensch schon gar nicht. Mann und Weib, wo denkst du nur hin? So weit sind wir noch lange nicht. Man wirft dich aus Eigeninteresse an einem neuen geopolitischen Machthabenwollenspielchen in einen Hut mit Menschen, zum Beispiel aus dem Austarierreich. Natürlich, es hätte weitaus schlimmer kommen können, betrachtet man aber die uns angrenzenden Kantone genannter Austarier-Nachbarn aus Sicht des Wollens unserer Urvölker und in Zusammenhang mit dem wieder einmal Weglassen unserer Souveränität als die einzigen rechtmäßigen Eigentümer unseres Siedlungsgebietes seit fast 700.000 Jahren, kommt einem Wahrhaftigen schon die Frage in den Sinn, war es unser Wunsch, uns mit den Menschen dieser Region in ein Bündnis zu begeben? Oder spielen Interessen der bisher die Welt ins Chaos stürzenden Satanisten alleinig wieder die Rolle eines unsere Zukunft noch mehr verwirrenden Miteinanders und erneut zu unserem Nachteile? Verschiedenheiten einen zu wollen, identische Gleichmacherei der Klitsche um die Kinder des Teufels. Wir sind nicht ein Volk, nicht einmal die Preußen sind ein identisches. Kein einziger Mensch ist einem anderen gleich und auch nicht eineiige Zwillinge. Ich stamme aus Brandenburg, Preußen, kann mit Verschiedenheiten der Völker Preußens und ihren bedingten Eigenheiten gar nichts anfangen. Die Menschen aus dem Reiche Austaria verstehe ich regional bedingt nicht einmal. Gleiches geschah mir mit Deutschschweizern, die meiner Meinung nach kein Deutsch sprechen. Ich sie ansonsten verstünde. Hinzu kommen Urbayern, Urschwaben, unvorstellbar mir, sie hören zu können. Sie sind nicht Muttersprachler unserer heiligen Insel. Und trotzdem sind wir ein Volk, das bis hier hinunter nach Nordafrika sich streckt. Dialektik als Antwort. Verrät uns die Muttersprache nicht einfach und unmissverständlich, wer zu uns gehört? Warum dann bis 1918 im Reich 26 verschiedene Staaten innerhalb des Wirtschaftskonstruktes? Die an Brandenburg angrenzenden Sachsen verstehe ich, obwohl ihr Genuschel schon mächtig schwer zu verdauen ist. Eine Frage drängt sich mir ins Bewusstsein. Was genau tatest du als Aktivist, den drohenden Neonationalsozialismus den Scharlatanen im Hintergrunde zu untersagen? Eben, da sind wir erneut bei der Lösung allen Übels. Nichts. Wie immer gar nichts tut Deutsch. Auch falsch. Deutsch jammert wie ein machtloser Wurm und lässt somit dem Rattengeschlecht alle Macht. Wer seine Macht nicht recht beansprucht, der duldet. Und wer duldet? So wundere dich nun nicht, dass seitens des Weltpostvereins erneut eine offizielle Ankündigung auf deren Seite erscheint, die da lautet, drei Kantone Austarias werden künftig mit nationalem Porto beliefert. Klingt nichtssagend, oder? Ja, so nichtssagend wie wir führen eine neue Währung 1999 ein. Alles wird gut, mache dir keine Gedanken. Wir sorgen schon für eine ganz besondere Form der Ordnung. Und sodann Satanisten von Ordnung faseln, kann sich jeder halbwegs von Bewusstsein beseelte Mensch vorstellen, welch Durcheinander diese angebliche Ordnung verkörpern wird. Wie lange sind wir noch bereit, den gegen uns geführten Krieg der Vollenteignung durch die Bastarde des Satans unwidersprochen zu dulden? Ist all das von uns seit Jahrhunderten Erlebte nur die sogenannte karmische uns übertragene Entsprechung, die wir als Lichtvolk gemeinsam zu lösen haben? Tragen wir so viel kollektive Schuld in unserem Buch des Lebens? Ehrlich? Nein, wir sind endlich aufgefordert, das kleingeistige, minderwertige und in der Unterzahl sich befindliche Gesindel von Lügnern und Täuschern zu beseitigen. Denn in unserem Dulden liegt allein der Schlüssel unserer Freiheit oder des Untergangs. Isaias 35. Krieg ist im Reigen der Zeitenläufe, unablässig, seit der Schadein sich wieder Allvater aufwarf. Nicht umgedreht. Platz findet, Raum greifet, wo des Heldenschwert wird gebraucht, wo nach kühner Tat ist verlangt. Im nachfolgenden Video eine auf Augenhöhe stattfindende Belehrung, die voller Respekt und Miteinander dem Bediensteten der Firma Polizei übertragen wurde und ihn somit in seine Eigenverantwortlichkeit juristisch private Selbsthaftung verschaffte. Dieser unlimitiert Haftende kann sich nun nicht mehr aus seinem Verantwortlichkeitsbereich entziehen. Hiernach der Link zu archive.org. Liebe Freunde, an dieser Stelle noch einige Worte zum Gehörten. Ich verstehe euren Unmut mehr denn je und weit mehr, als sich jeder einzelne von euch vorstellen kann. Sehe ich seit frühester Kindheit die auf uns alle zurasende Bedrohung, die seitens der Erfüllungsgehilfen des Satans und etwas anderes sind die Aufrechterhalter der fiktionalen Unordnung nicht. Trotzdem will ich erneut für Sie in die Bresche springen, sind die unteren Ebenen der Sicherheitsfirma Polizei dermaßen seitens ihrer Geschäftsführer und der eben auf diese Weise strukturierten Ausbildung manipuliert, zudem reichlich überarbeitet und damit vollkommen in Drogen und Untergang getrieben, dass wir bewussten ohne Wenn und Aber erneut und zum allerletzten Male das Nachsehen mit ihnen haben müssen. Dem Lebensfeinde geht es immer nur um ein Gegeneinander zwischen uns, dies möglichst von viel Leid und niederen Energien wegen getrieben. Ich bitte darum, sich nicht auf antipathisches Niveau der Beleidigungen einzulassen. Geht doch mit ihnen unter Protest, mit in ihre Filialen. Unter Protest heißt unter Belehrung. So sie diesen Quatsch wünschen, belehrt sie über ihre Rechte und Pflichten, unterzeichnet gar nicht, zeigt ihnen nicht den Sklavenstatus per Personalausweis, sondern weist sie unaufhörlich auf das hin, was sie als Hochverräter gegen das Volk in Aufrechterhaltung satanischer Strukturen unternehmen. Martin, Boris, Sigmund und viele andere Leser, die mir jeden Tag schreiben, ich verstehe euch nur zu gut. Natürlich kann sich der im Video zuhörende Bulle nicht einfach hinsetzen und sagen, der dort seitens einer Firma unter Verdacht gestellte Mann solle ihn, den Polizisten, nicht für eine Sache anmachen, die nicht er verzappt hat. Logisch trägt er wie kein anderer Mensch die Schuld, denn er, der Bulle, hält das System des fiktionalen Unrechts Rom-Judas am Laufen und somit ist er der meist Schuldige nach uns allen an diesem System. Kein Scheinrichter würde alleine loslaufen, die Erpressungsversuche einzufordern. Dafür haben er und sein Boss die geistlosen Dummen sich gezüchtet, die sich ihre Fingerchen dreckig machen. Aber bedenke, ohne die Männer in ihren blauen und schwarzen Handelsrechtsuniformen hätten wir bei der schwachen Wehrpotenz innerhalb unseres Volkes von Mitternacht längst ein Kalifat. Betrachte immer erst einmal beide Seiten und vor allem auch den Umstand, gehe mit allen Lebewesen so um, wie du auch behandelt werden willst. Das Handelsrecht hilft dir, sie machtlos zu machen. Als man mich im Rathaus zu Kiel am Tage der Bücherverbrennung, 9. November 2021 jedoch, seitens der Firma Kripo Kiel zur Klärung besonderer Vorkommnisse bat, mit in die Filiale zu gehen, erklärte ich mich freien Willens bereit, die Klärung auch zu unterstützen. Ein Tag voller Respekt, froher und teilweise auch lustiger Erlebnisse und vor allem, was am meisten zählt, miteinander. Meinst du, Boris, diese Menschen sind nicht in dem Wissen, dass du ihnen bei jeder Entführung mitteilst? Meinst du, sie kommen sich nicht unendlich bescheuert vor, als Lakaien einer teuflischen Macht antikosmische Befehle auszuführen? Denke nicht, sie bleiben noch lange in ihrem Scheinbeamtenstatus. Sie, die Aufrechten unter ihnen, werden richtige staatliche Beamte, die dann ihre Rechte gegenüber dem Menschen und zudem die Menschenrechte zu wahren haben. Unterstützen wir sie auf dem Wege dahin, in Zukunft von ihnen die wahren Aufgaben der Polizei im Staate abverlangen zu können. Ihre jetzige Fehlbildung verzeihend zu unterstützen, heißt nicht, sich auf physisches Gerangel einlassen zu müssen, was nicht gleichbedeutend ist, sich den Arsch versohlen lassen zu müssen. Physischer Angriff setzt ganz klar die Notwehr ein, wie in Punkt 38 angeraten. Zunächst aber 36. Den Platz kennet, welcher der eure ist. Wer zögert, der duldet. Wer duldet, lässt obsiegen die Mächte der Hölle. Wer duldet, lässt obsiegen die Mächte der Hölle. Wer duldet, lässt obsiegen die Mächte der Hölle. 37. Sanft biete Gruß dem Sanftmütigen, doch Schlachtruf schleudere entgegen dem Argen. Kenne Liebe an ihrem Platz wie die Stunde des Speers. Die Belehrung des sich in Hochverrat und Amtsanmaßung befindlichen Scheinbeamten ist eben dieser genannte Schlachtruf. Du legst deine AGB innerhalb des Seerechts genauso fest, wie sie dies tun. Du musst es dreimal sagen, also wiederhole dich dreifach, lieber Leser. Sofern sie die Mahnung deiner AGB in Willkür nicht verstehen wollen, liegt dein danach stattfindendes Handeln in deinem Ermessen. Sie haften privat und unlimitiert mit ihrem Tun. Sage ihnen, du bist Mann oder Weib auf dem Lande, damit nicht innerhalb ihrer Jurisdiktion. Wollen sie nicht von dir ablassen oder dich mittels physischer Gewalt zu irgendetwas zwingen, was nicht deinem Wunsche entspricht, so liegt das danach Folgende im Rahmen der Masse des Volkes. Dann sind sie leider erst mittels der wahren Souveränität über ihre Ohnmacht ins Bild zu setzen. Denn, um es mit ihren Sprüchen zu quittieren, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. 38. Mitleidvoll fühle, wo Notkrallen rissen ein Leid. Hart aber blicke ins Auge dessen, der dies wolle missbrauchen. 39. Hole zum Schlag aus, zaudere nicht, wo eine finstere Wolke sich niedersenkt. Krieger sei, wo Kriegswut vorherrscht, liebender sei am heimischen Herd. Wo hierin liegen die Unklarheiten, wo die Fragen, warum die Stille, das ständige Ertragen von noch viel mehr in die Richtung des Erduldens von unendlichem Schwachsinn? Diese Nachricht erreicht uns täglich unzählige Male. Ja, jeder wird kämpfen, das sage ich dir, lieber Leser. Du wirst um dein Leben kämpfen, da du kein Geld in den Mengen besitzt, dir Vorräte für diesen letzten Krieg beschafft zu haben. Und du wirst voller Angst eines Tages erkennen, dass am Ende des Nahrungsvorrates noch mächtig viel Krieg übrig sein wird. Und dann kommt der böse Moment des Schreis nach Hilfe, in welchem die Erkenntnis binnen weniger Sekunden wächst, die da lautet: Hätte ich mich doch nur nicht in sinnlosen Spaziergängen auf den Straßen herumgetrieben, sondern dem Rate der Isais mehr meine Aufmerksamkeit geschenkt, ihr, meiner Schwester, die alles voraussehen kann, was da kommt, und mich nur liebevoll vor dem Komplettverlust meines hiesigen Seins zu warnen versuchte. Und da steht es in fetten Lettern geschrieben, was kaum mehr der Wahrheit entsprechen könnte. Wer zögert, der duldet. Wer duldet, lässt obsiegen die Mächte der Hölle. Was tun die Deutschsprachigen seit dem ersten großen Kriege 1618 bis 1648? Sie zögern. Bei jedem neuen kriegerischen Aufkommen der Tierbastardfamilien, anstatt diesen endlich einmal in die Ärsche zu trampeln. Es bedeutet nicht, Verteidigungskriege gegen die zu uns gehörenden Menschen zu führen, sondern sich mal das sie steuernde Pack im Hintergrunde zu schnappen. Lieber Thomas, ist der Mitternachtsberg in der Isais-Offenbarung der Untersberg? Dank für deine Texte, Manfred und Karin. Nein, der Untersberg ist reinste Ablenkung seitens bestimmter Interessen, den Wahrheitssucher von seinem Ziel hin fortzuführen. Unsere Altvorderen brachten uns auf den Weg des Wissens und wir Tausende waren 2019 zur Aktivierung der gesamten Bergkette unterwegs. Die Beteiligten erinnern sich sicherlich. Auch das Lied der Linde weist uns klar die Richtung innerhalb verschiedener Volksbotschaften der Jahre, teilte ich die klaren Berechnungen mit. Das Lied der Linde, das Gedicht, wurde vor mehr als 100 Jahren in einer uralten Linde bei Staffelstein in Franken gefunden. Spätestens seit den 20er Jahren unseres Jahrhunderts ist es dokumentiert. Wer meine PDF-Unterlagen per E-Mail aus verschiedenen Jahren unserer Forschung zum Thema der Ermittlung des Zentrums unseres kommenden Lichtreichs erhalten will, der wende sich vertrauensvoll auf gleichem Wege an mich. Ich werde umgehend die vollständige Bestätigung der Berichte übersenden.